hat durch seine Arbeit der Heimat Kraft verliehen. Und wie er sein Land veränderte, veränderte es auch ihn. Es ist ihm nicht leicht gefallen, denn viel verlangte der Plan. Er hat ihn sehr oft überboten, er hat es für sich getan. Sein Leben wurde schöner und sinnvoller jedes Jahr, weil er der Produzierende und der Eigentümer war. Der Eigentümer war. Er hat durch seine Arbeit der Heimat Kraft verliehen. Und wie er sein Land veränderte, veränderte es auch ihn. Und wie er sein Land veränderte, veränderte es auch ihn.